Buon pomeriggio alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori e benvenuti al terzo appuntamento di Radio Poesia, A Black Market of German Poetry, un progetto prodotto e finanziato dal Goethe Institut Neapel a cura del collettivo di traduzione Wandering Translators. Sehr geehrte Radiohörerinnen und Radiohörer, guten Abend und willkommen zum dritten Termin von Radio Poesia, A Black Market of German Poetry, zum ersten Mal live für Kashmir Radio auch. Celebriamo insieme oggi niente poco di meno che la Giornata Internazionale della Traduzione. Ci siamo lasciati il 14 marzo 2019 con la coppia Daniela Zell e Ferdinando Tricarico, prima ancora ospiti qui con noi Dagmara Kraus e Carmen Gallo. Ci ritroviamo oggi per ascoltare le traduzioni del nostro poeta ospite Nico Bloidke ad opera del poeta poetessa Azzurra D'Agostino. Ci dirà poi lei come preferisce essere chiamata. Nella Giornata Internazionale della Traduzione dicevamo che in Germania è anche conosciuta come Hieronymus Tag, il giorno di Girolamo. Oggi infatti è San Girolamo, lo sapevate? Protettore dei traduttori in quanto traduce la Bibbia dal ebraico greco al latino, creando la Vulgata. Noi qui a Radio Poesia invece ci muoveremo continuamente dal tedesco all'italiano e viceversa. E quindi per darvene subito dimostrazione mi tradurrò come prima nuovamente in tedesco. Radio Poesia wird vom Goethe-Institut Neapel produziert und finanziert und vom Übersetzer-Kollektiv Wandering Translators kuratiert. Heute feiern wir zusammen den Internationalen Übersetzertag. Wir haben uns am 14. März 2019 mit dem Paar Daniela Zell und Ferdinando Tricarico verabschiedet. Davor waren Dagmar Kraus und Carmen Gallo bei uns zu Gäste und wir treffen uns heute wieder mit dem Dichter Nico Bloidke und der Dichterin Azzurra D'Agostino. Der Internationale Übersetzertag ist in Deutschland auch als Hieronymustag bekannt und heute ist eigentlich der Tag des heiligen Hieronymus, Schutzpatron der Übersetzer und Übersetzerinnen, da er die Bibel aus dem Hebräischen Griechisch ins Latein übersetzte. Und bei Radio Poesia werden wir ständig vom Deutschen ins Italienische und umgekehrt wechseln. Dann Achtung, Achtung, bitte versuchen Sie uns zu hören, auch während wir auf Italienisch sprechen und versuchen Sie diese Zeit nicht als Wartezeit zu spüren, sondern als Erlebniszeit, eine Zeit, in der Sie eine Fremdsprache erleben. In diretta quindi dal Riot Studio, in via San Biagio dei Librai, chi vi parla è Daniela Locca. Qui con me in studio ai microfoni abbiamo Rosa Coppola. Allora. E Beatrice Occhini. Ciao, ciao. Insieme diamo vita al progetto di traduzione condivisa Wandering Translators e dal 2018 portiamo avanti il progetto Radio Poesia, sempre nella cornice del magico Riot Studio con Francesca e Guido, custodi di questo luogo speciale, che non ha paura ad accogliere una serata di traduzione di poesia contemporanea in lingua tedesca a Napoli, in contemporanea con la partita del Napoli, si può dire Forza Napoli? Forza Napoli. Ringraziamo inoltre anche la direttrice del Goethe Institut Neapel, Maria Carmen Morese, e Johanna Wandt, addetta ai progetti culturali, per aver creduto in noi e per voler sostenere con il loro lavoro questo progetto. Alla regia qui con noi Giovanni Passeriello e Giovanni Trono, che ci portano in onda su Radio Live, radio ideata dal duo mistico-mitico Anna Gesualdi e Giovanni Trono, appunto, alias Teatro in Gestazione. E in diretta da Berlino il nostro poeta ospite Nico Bloidke. Guten Abend, Nico. Hallo, guten Abend. Nico Bloidke è il nostro ospite stasera virtualmente, ma viene ospitato in carne ed ossa presso gli studi di Kashmir Radio, i nostri partner a Berlino, per la precisione, che ringraziamo e salutiamo anche Margherita alla regia. Ma non finisce qui, abbiamo un'altra ospite, ovvero la nostra poetessa traducente Azzurra D'Agostino, che per così dire si auto-ospita. Buonasera, ben arrivata Azzurra, vuoi dire a noi e anche ai nostri ascoltatori da dove ti stai collegando? Sono nel mio studio a Pavana. Perfetto, salutiamo Azzurra che ritroveremo tra poco e ringraziamo inoltre anche i nostri punti di ascolto, ovvero Giancarlo della libreria Dante Descartes a Piazza del Gesù e Cecilia e Fabiano della libreria Tamu, librerie che vi invitiamo a visitare anche quando non ci sono le nostre voci ad allietare questa visita. So, live aus dem Rajot-Studio in Via San Biagio dei Librai in Neapel, hier am Mikrofon Daniela Locca und mit mir im Studio Rosa Coppola und Beatrice Occhini. Zusammen arbeiten wir an dem Übersetzungsprojekt Wandering Translator und führen seit 2018 das Projekt Radio Poesia durch. Wir danken der Leiterin des Goethe-Instituts Neapel, Maria Carmen Morese, und Johanna Wand, Referentin für Kulturprojekte, dass sie an dieses Projekt geglaubt haben und mit ihrer Arbeit die Poesie unterstützen wollen und die Übersetzungskunst, die hier in Italien oft nicht so viele Förderer findet. Giovanni Passerello und Giovanni Trono von Radio Live, die von Anna Gesualdi und Giovanni Trono alias Theater in Gestazione konzipiert wurde. Und live aus Berlin unser Gastdichter Nico Bleute, die wir schon gegrüßt haben. Nico ist heute Abend in den Studios von Kashmir Radio, unsere Partner in Berlin, dem wir danken, und Margherita an der Regie grüßen. Sie ist nur seit 3 Wochen in Berlin, dann viel Spaß, Margherita, viel Glück. Wir haben noch eine Gästin, unsere übersetzende Dichterin Azzurra D'Agostino. Die ist auch Kuratorin eines Poesiefestival eigentlich, die heute angefangen ist, bis 3. Oktober. Liturgia, l'importanza di essere piccoli. Toi, toi, toi, Azzurra Dan und alle. Dunque, siamo alla terza puntata di Radio Poesia, ma la prima in questo formato smaterializzato, senza i poeti e le poetesse qui con noi, in studio, plurispaziale, live ma anche online, da Napoli ma anche da Berlino ma anche da... Cavana. Siamo in Emilia-Romagna comunque. Pavana. Ecco, con l'accento, Pavana. Pavana è già toscana, ma va bene. Allora mi perdonino gli abitanti toscani che ci stanno ascoltando. Esatto. E in italiano e anche in tedesco, come avete sentito. Dunque, this is also die dritte Folge von Radio Poesie, aber die erste in dieser dematerialisierte Version, das heißt ohne die Dichter mit uns in Studio in Neapel. Ein multiräumliches Format, live aber auch online, aus Neapel, aber auch aus Berlin, aber auch aus Pavana. Auf Italienisch und auch auf Deutsch. State sempre attenti da ora in avanti perché non vi avviso più quando cambio lingua. Vi invitiamo ad ascoltarci anche quando non ci capite, ammesso che quando parliamo in italiano sia comprensibile quello che diciamo. Chi può mai dirlo? Tornando a noi, Radio Poesia, il mercato nero della poesia tedesca. Le poesie che abbiamo deciso di spacciarvi stasera sono quelle di Nico Bleutke. In particolare abbiamo tradotto 4 poesie tratte dalla raccolta Nachts leuchten die Schiffe. Di notte brillavano navi, pubblicata nel 2017 da Beck Verlag, una casa editrice con cui Nico Bleutke pubblica quasi da sempre. Ascolteremo 3 di queste 4 poesie in traduzione, 2 lette da Azzurra e l'ultima da noi. E una parte di questa raccolta è stata tradotta da Gabriella Purloni durante il soggiorno di Nico Bleutke a Villa Char a Roma nel 2015. Ringraziamo Gabriella per averci concesso di avere queste traduzioni ancora inedite che ci hanno molto aiutato. E Radio Poesie, Poesia, der Schwarzmarkt der deutschen Lyrik. Heute Abend werden wir 3 Übersetzungen Nico Bleutkes Gedichte vorlesen. Insbesondere haben wir 4 Gedichte aus dem Zyklus Nachts leuchten die Schiffe übersetzt, den 2017 in Beck Verlag erschienen ist, einem Verlag, in dem Nico Bleutke schon fast ewig publiziert. Wir werden 3 dieser Gedichte in Übersetzung hören und dann auch so von Nico Bleutke selbst hören. Und 2 gelesen von Azzurra und 1 Übersetzung von uns. Jetzt wird Azzurra D'Agostino die Übersetzung lesen und danach werden wir den Gedicht direkt aus der Stimme von Nico Bleutke hören. Quindi adesso Azzurra D'Agostino leggerà per noi la traduzione e a seguire ascolteremo Nico Bleutke. Prego, Azzurra. Nettare e semi scuri, spruzzi di verde, soffi d'acqua. Così le foglie dei caucciù che da sole si ritirano disegnano vie come aria nello spazio. Quando vai lì e fai un taglio, uscirà linfa dalla corteccia e la breccia si farà fonda. Poi ti raggiungerà profumo di cera, pennacchi, colture, quello che vedi, gocce bianche e un uomo che addiziona zolfo alla linfa, alza un po' il punto di fusione. Avvertire le affinità, come le gallerie si uniscono nel sottosuolo, microfilone si collega a microfilone, zone ricche di grafite dentro l'aria, e gli animali si lintarano all'interno. Comprendere come scambiarsi la sostanza blu dell'inverno, fluorina, boli, traffici magnetici, scoprirne la debolezza, la sua struttura cristallina, finissima, entrare nel filone, aggrapparsi al legno, un paio di strati friabili, quel che si mischia, pale di plastica, cera terrea, scarpe alla deriva, coloranti che odorano di piante. Le linee di manganese anticipano i continenti e la campanella rampicante che da bambini ci si immaginava Mumbai o Manaus rintocca ancora da lassotto. Raggiungi la terra, prendine una cannella e quando pensi a parole come Schönberg o Schlemmer, aspira lentamente il fumo e lascia fluire i ricordi. Mit Blütensaft und braunen Samen, mit Spritzern von Grün und Wasserfäden, können die Blätter des Kautschukbaums, die sich selber zurückziehen, Wege wie Luft in den Raum zeichnen. Wenn du hingehst und einen Schnitt setzt, tritt an der Rinde Milchsaft aus, und die Mulde vertieft sich, solange das Wachs seinen Duft herübersendet. Wollgras, Gewächse, was du siehst, sind die weißen Tropfen, und ein Mann, der den Saft mit Schwefel anreichert, hebt den Schmelzpunkt ein wenig. Die Verwandlung durchspüren, so wie die Stollen sich im Hintergrund zusammenschließen. Zellgang bindet sich an Zellgang, graphitreiche Zonen im Innern der Luft. Und die Tiere graben sich einwärts, verstehen, wie sie die winterblauen Stoffe tauschen. Flussspat, Gewölle, magnetische Staus. Ihr Schwanken verdecken, ihre feinkristalline Struktur in die Gänge eintragen. Holzgreifen, ein paar mürbe Fäden. Was sich mischt, sind die Plastikschaufeln, Erdwachse, driftende Schuhe, Farbstoffe, die nach Pflanzen riechen. Die Manganlinien sind den Schelfen voraus, und die Mondblume, die man sich als Kind in Mumbai vorstellt oder in Manaus, schlägt von unten weiter. Hol das Land ein, nimm eines der Röhrchen, und wenn du an Wörter wie Schneeberg denkst oder Schlema, ziehst du langsam den Rauch ein und lässt die Erinnerungen wachsen. Abbiamo ascoltato Overture di Jessica Ecomane. Le musiche, come avete ascoltato, è una riscrittura dell'Overture di Tristano e Isotta di Wagner. Le musiche che ascolteremo stasera sono tutte tratte dalla compilation MIGA, volume 1, a cura di Kashmir Radio, che trovate anche su Bandcamp. Wir haben uns Overture von Jessica Ecomane angehört. Die Musik, die wir heute Abend hören werden, stammt von den Compilation MIGA Volume 1 von Kashmir Radio, die ihr auf Bandcamp finden könntet. Abbiamo pochissimo tempo per presentare i nostri ospiti, vi dirò pochissimo, ma tanto già so che state cercando su Wikipedia perché vi siete innamorati dopo la prima lettura. Nico Bloitke nasce a Monaco nel 1972, poeta, critico letterario e saggista, esordisce nel 2006 con la raccolta Klare Konturen, destando grande attenzione da parte della critica. Da allora sono apparsi numerosi volumi e Bloitke ha ricevuto diversi premi, tra cui il prestigioso Erich Fried Preis nel 2012, ma anche uno stipendium, una borsa di studio della Kulturakademie Tarabya Istanbul tra il 2013 e il 2014, che è molto importante per questa raccolta, lo scopriremo. E anche il Christian Wagner Prize nel 2014 e, come avete sentito, è stato anche ospite della Deutsche Academy in Rome. E, mentre Azzurra D'Agostino, nata a Porretta Terme nel 1977, scrive poesia, opere di drammaturgia e narrativa in lingua e in dialetto. Alcune sue opere sono alcune pubblicazioni, Dare Sottile nel 2011, selezione premio Viareggio, Versi dell'Abitare 2012, Marcos y Marcos, Canti di un luogo abbandonato del 2013, con cui vince il premio Carducci. Inoltre Alfabetiere privato 2016 e scrive per il teatro, conduce laboratori di poesia ed è presidente dell'associazione Sassi Scritti, con cui appunto organizza anche il festival di cui parlavamo poc'anzi, che è iniziato appunto oggi e andrà in scena fino al 3 ottobre. Liturgie, per chi lo vuole cercare, appunto a cura di Sassi Scritti. Inoltre ha lavorato anche già a una traduzione che è stata pubblicata per Mimesis insieme alla traduttrice Marianne Schneider, e magari avremo modo anche di parlarne. So, ich werde nur kurz unsere Dichter vorstellen. Nico Bloitke studierte von 1972 in München geboren, studierte Literatur, allgemeine Rhetorik und Philosophie in Tübingen und seine Gedichte wurden in zahlreichen Anthologien und Literaturzeitschriften veröffentlicht. 2006 debütierte er mit dem Gedichtband Klare Konturen. Seit 2001 arbeitet er als freier Literaturkritiker, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Neue Zürcher Zeitung, den Tagesspiegel und die Stuttgarter Zeitung. Und viele Auszeichnungen, eigentlich Erich Fried Preis, 2012 Stipendium der Kulturakademie Tarabya Istanbul von 2013 bis 2014 und auch so den Christian Wagner Preis in 2014. Und als wir schon gesagt haben, auf Italienisch mindestens, Casabaldi Stipendium der Deutschen Akademie Rom in 2015. Dann, wir haben so diese zwei, dann kurz auch so Azzurra D'Agostino, die in Porretta Terme 1977 geboren ist, ist in allen literarischen Gattungen zu Hause. Gedichte verfasst sie sowohl in der italienischen Hochsprache als auch in Dialekt. Einige Bücher, die sie veröffentlicht hat, sind Daria Sottile, nominiert für den Premio Viareggio, Versi dell'Abitare, Canti di un luogo abbandonato, Premio Carducci, Carducci Preis und Alfabetiere privato. Darüber hinaus leitet neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit gibt Azzurra D'Agostino Poesie-Workshop und leitet den Verein Sassi Scritti. Dann gehen wir also zu unserer Diskussion. In ein Essay, der heißt Drei Fliegen über Gedichte, eine Sammlung von Essays und Skizzen, die in 2020 erschienen ist, schreibt Nico Bloitke, Zitat: Würde Klee heute leben, vielleicht würde er in seine Bilder keine Fische setzen, sondern Schiffe. Zitat Ende. Klee interessiert sich in den Bewegungsmöglichkeiten von Vögeln und Fischen sowie deren Elemente, die Luft und das Wasser. Das hat ziemlich viel zu tun mit, was wir in nachts leuchtende Schiffe finden, wo eigentlich Verwandtschaften gemeint als alternative Bezüge zur Weltwahrnehmung oder Modalität der Weltwahrnehmung entstehen. Dann wollen wir zu Nico fragen, welche Rolle spielt das Wahrnehmen bei der Entstehung der Sammlung oder bei deinem Schreibprozess überhaupt? Ich übersetze jetzt auf Italienisch und dann, Nico, du kannst kurz auch so denken nach die Antwort und uns beantworten. Scrive Nico Bleutke in un saggio che si intitola Tre mosche sulle poesie, qui anche già sarebbe da cercare una traduzione, e, una raccolta di saggi e schizzi che viene pubblicata nel 2020. Se Klee fosse vivo oggi forse non metterebbe dei pesci nei suoi quadri, ma delle navi. Klee si interessa alle possibilità di movimento degli uccelli e dei pesci, così come ai loro elementi, l'aria e l'acqua. Questo ha molto a che fare con ciò che troviamo in Nachts leuchtende Schiffe. Attraverso il poetare, Bleutke infatti fa emergere delle affinità, parentele, intese come relazioni alternative nel processo di percezione del mondo. E ho chiesto a Nico Bleutke che ruolo gioca quindi la percezione nella raccolta o nel processo di scrittura in generale. Prego, Nico. Bitte, Nico. Naja, Sie haben erwähnt, dass es Verwandtschaften geht. Das hat natürlich erstmal etwas damit zu tun, dass ich von der Sprache ausgehe und mir, also generell in meinem Schreiben, ansehe, wie funktioniert Sprache eigentlich im Alltag. Also da wird Sprache eigentlich als Informationsmedium benutzt. Das heißt, die vielen Möglichkeiten der Sprache werden verkürzt auf Aussage, auf kausale Zusammenhänge vielleicht, auf logische Zusammenhänge, die man herstellt, Schlüsse. Und der ganze Reichtum der Sprache, der zum Beispiel darin besteht, dass jedes einzelne Wort mehrere Bedeutungsschichten hat, dass Wörter und Sätze noch viel mehr ganze Schichten aus Klang und Rhythmus haben, dass ich mit Bildern arbeite, auch in der Alltagssprache, das wird sozusagen verkürzt oder ausgeblendet. Und was mich am Schreiben interessiert und was ich auch versucht habe, in den Gedichten stark zu machen, ist eben diesen Fächer an Möglichkeiten, an Klang- und Rhythmusmöglichkeiten und die vielen Bedeutungsschichten der Sprache in diesen Gedichten auszuspielen. Ti sei riferita alla questione delle affinità, delle parentele, e questo effettivamente è legato al mio modo di poetare. Io solitamente parto dalla lingua e a me infatti interessa partire da questo, chiedermi come funziona la lingua quotidiana di tutti i giorni. Ecco, funziona in una maniera quasi mutilata, perché le possibilità della lingua, la ricchezza delle lingue, della lingua che noi parliamo in tutti i giorni, viene resa impoverita, viene impoverita. Perché se noi pensiamo la lingua, soprattutto le singole parole, hanno molteplici livelli di senso, sono polisemiche. E questo ovviamente nella parlata quotidiana va perso. In più, quello che si perde è anche il livello acustico, il suono della lingua e tutte le immagini che la lingua in sé per sé potrebbe dischiudere. Quindi io come lavoro nella mia poesia? Io cerco di ampliare, restituire alla lingua poetica la ricchezza delle possibilità che la lingua di per sé dischiude. Grazie Beatrice, grazie Nico. Adesso chiederei ad Azzurra, una caratteristica essenziale della raccolta è l'ambiguità, la polisemia della poesia che nel processo di traduzione non fa che radicalizzarsi. Come è affrontato questo elemento nel processo di traduzione? Traduco un attimo in tedesco. Ich mich bedanke mit Beatrice und Nico. Beatrice, die für uns übersetzt. Ein Grundmerkmal der Sammlung ist die Mehrdeutigkeit und die Ambiguität der Dichtung, die sich im Übersetzungsprozess radikalisiert. Was macht man damit im Prozess der Übersetzung? Wie hast du Azzurra daran gearbeitet? Sì, la poesia ha questa caratteristica. Lui parlava adesso delle parole, Bloit, che delle parole come qualcosa che nella lingua del quotidiano è monco, in un qualche modo mozzato. E, in realtà la poesia mi sembra che sia comunque un tentativo piuttosto fallimentare di fissare qualcosa. E quindi la sua riuscita, diciamo, avviene nel momento in cui rifrange una serie di significati e di possibilità, tanto che si amplifica la possibilità comunicativa, proprio perché non c'è volontà di comunicazione, c'è più un dialogo, un colloquio con mistero, no? E quindi la sua volontà anche in questo testo era anche esplicita, nel senso che già di per sé la poesia fa questo, già di per sé la poesia apre a delle molteplicità di significati e delle ambiguità. E Bloit che l'ha affrontato e l'ha reso molto visibile e volutamente esplicito. E questo mi ha chiesto, secondo insomma quello che mi è sembrato, di tradurre l'ambiguità, cioè tradurre in un'altra cultura quel senso di ambiguità, perché se si traduceva letteralmente era a volte o una bella immagine o qualcosa di oscuro semplicemente. Perché mancavano degli agganci culturali proprio. Quando invece si traduceva l'ambiguità nella nostra cultura e lingua, ecco che diventava più potente. Quindi come trasformare e mantenere l'ambiguità, appunto usando una proprio attraversando la lingua, e le culture. Also, Nico hat das gerade kurz angesprochen, dass Worte sind so Schnitte in der Wahrnehmung der Welt. Und insofern ist die Lyrik, die Dichtung, ein Versuch, die immer scheitert, was zu kommunizieren, weil es nicht sein Ziel. So maximal, dass die Lyrik kann einen so Eindruck oder sowas widerspiegeln. Und somit wird diese was lauter, es wird eindrucksvoll. Und das heißt, wenn man so Gedichte oder Lyrik liest, ist immer ein Gespräch mit was Mysteriöses, die genauso nicht kommunizieren will. Und das war meiner Meinung nach die explizite Absicht der Sammlung von Nico, genau in diese Mehrdeutigkeit sich zu verorten und dass diese Mehrdeutigkeit und also diese Ambiguität sichtbar machen. Und das war eigentlich auch meine Herausforderung in der Übersetzung, also diese Ambiguität in meiner Kultur, in meiner Sprache zu übertragen. Wie macht man das? Weil wenn man Wort für Wort übersetzt, bekommt man so schöne Bilder oder Dunkelbilder, die sowieso eine Ausstrahlung haben. Aber das war nicht so mein Absicht, so wie das diese Absicht von Nikos Lyrik. Deswegen, meine Absicht war, seine, so wenn möglich, so was zu verändern, zu verwandeln, genau um diese Ambiguität zu bewahren. Grazie a Rosa Coppola che ha tradotto per noi. E quindi, come vedete appunto adesso, adesso continuiamo appunto con questo dialogo e vado di nuovo come prima a fare una domanda a Nico e poi traduco e poi ritorniamo alla risposta. Nico, dann, in deine Dichtung bilden auch das Handeln und Migrationsprozesse ein zentrales Motiv. Es geht oft um Container, Fracht und bewegende Körper. Was heißt für dich, eine Landschaft durch die Dichtung zu schöpfen? Una cifra centrale della poesia di Nico Bloitke è costituita anche dagli scambi commerciali, almeno in questa raccolta appunto, e dai processi di migrazione. Ricorrono spesso container, merci, corpi in movimento. Ho chiesto a Nico Bloitke cosa significa per lui dar forma al paesaggio attraverso il linguaggio poetico. Bitte, Nico. Naja, also für mein Schreiben ist erstmal grundsätzlich wichtig, dass ich eigentlich die ganze Zeit das, was man jetzt unsere Gegenwart nennen könnte, in all ihren Schichtungen beobachte, wahrnehme und auch sozusagen immer für mich auswerte, was passiert da eigentlich, was sind die Risslinien, was sind die Unruheherde, die es momentan gibt. Und dann gibt es natürlich dieses große Erinnerungs- und Sprachreservoir, das jeder Mensch eigentlich ist und in dem sich, ohne dass das von Bewusstsein im Grunde begleitet wäre, verschiedene Momente ablagern können. Intensive Wahrnehmungsmomente, aber auch Sprachteilchen, die sich im Alltag absprengen. Kleine Wörter, in die zum Beispiel historische Schichten eingelagert sind oder bestimmte Gesten, Bedeutungsschichten. Und sowas sedimentiert sich gewissermaßen bei mir immer in der Erinnerung. Und aus diesem großen Reservoir und aus den Beobachtungen oder aus diesen Wahrnehmungen versuche ich dann im Gedicht eine ganz eigene Sprachwelt zu bauen. Um das jetzt vielleicht am konkreten Beispiel des Bandes Nachts leuchten die Schiffe kurz festzumachen, da hatte ich das Glück, in Istanbul sein zu dürfen. Und ich hatte ein Zimmer mit Fenster, das direkt auf den Bosporus ging und ich konnte tagtäglich tatsächlich diese großen Schiffe und Containerpötte beobachten, die dort zwischen dem Marmara-Meer und dem Schwarzen Meer hin und her fahren. Das war wie so eine Art meditativer Selbstversenkung, in der ich mich da befunden habe. Ich habe dann sehr viel angefangen, zum Begriff des Containers zu recherchieren. Im Laufe des Recherchierens hat sich das angereichert mit einer zweiten Schicht, einer Erinnerungsschicht, einer Erinnerung an kleine Rheinfrachter, die ich als Kind, wenn wir meine Großeltern in Mainz am Rhein besucht haben, dort beobachten konnte und die verschiedenen roten und grünen Positionslichter, die dort dann in der Nacht aufleuchteten. Und dann gibt es in meinem Schreiben eigentlich immer noch eine dritte Schicht, das ist sozusagen die Leseschicht. Das war damals eine große Dystopie von Alfred Döblin, Berge, Meere und Giganten, in der es auch sehr viel um Meeresbewegungen, wirtschaftliche, klimatische Veränderungen, Migrationsbewegungen geht. Und aus all diesen Schichten hat sich dann am Schreibtisch die Aufgabe ergeben, diese verschiedenen Risse und Sprach- und Stoffmöglichkeiten in Strukturen und in lyrische Formprozesse zu verwandeln. Und so entstehen dann diese Gedichtlandschaften nach und nach in so einem Art Übersetzungsprozess in Sprache. Allora, il paesaggio poetico, per me è la, ci sono diversi elementi molto importanti. Il primo sicuramente centrale è poter conquistare un punto di osservazione su quello che possiamo chiamare il contemporaneo, un punto di percezione e di osservazione. Io mi chiedo cosa sta succedendo adesso nel mondo, quali sono i momenti di frattura a cui vorrei dar forma. Questo è una prima, un primo nucleo. Un altro nucleo molto importante è la riserva dei ricordi. Io credo che tutti noi abbiamo una riserva quasi linguistica di momenti che si sono sedimentati, di parole che si sono sedimentate, di significati, gesti che compongono noi stessi. Questo è un grande deposito a cui io intendo anche dare forma insieme al contemporaneo nella mia poesia. E io costruisco un vero e proprio campo linguistico in questa maniera. Facciamo un esempio della mia raccolta. La mia raccolta, io ho avuto molta fortuna prima della scrittura perché ho potuto trovarmi a Istanbul. A Istanbul avevo una stanzetta con una piccola finestra che dava direttamente sul Bosforo e io qui vedevo queste grandi navi container, queste grandi strutture che si muovevano sull'acqua tra il Mar Nero e il Mar di Marmara. E questo è qualcosa che mi ha spinto a ricercare, a fare ricerche sulla storia delle navi container e del loro significato nel commercio globale, nel commercio mondiale. Quindi questo è un primo elemento. Poi c'è l'elemento del ricordo. Nel mio caso è quello della mia infanzia trascorsa a casa dei miei nonni sulle sponde del Reno. Io qui vedevo queste luci di posizione verdi, rosse, che si inseguivano sul corso del Reno e anche questo ho voluto portare nella mia poesia. E poi c'è anche il livello della letteratura, della scrittura, perché io ho letto un testo di Alfred Dublin, un racconto, Bergmeere und Giganten, colline, che in italiano è colline, oceani e giganti, in cui si parla molto di migrazione, si parla anche e soprattutto di trasformazioni del paesaggio per via di guerre, per via di carestie. E quindi questi tre livelli, quelli del ricordo, quello del contemporaneo e quello della letteratura, mi permettono di trovare quali sono le fratture a cui io voglio dare forma in una struttura poetica e lirica. E questa è, credo, il mio paesaggio lirico. Grazie. Vabbè, il testo a cui fa riferimento appunto Bloit, che lo troviamo in italiano tradotto però ufficialmente con il titolo I giganti, e come sapete appunto poi succedono queste cose quando si traduce da una lingua all'altra e manca appunto una parte, e risale all'ultima pubblicazione al 1984, un romanzo distopico molto interessante, e quindi questa distopia la ritroviamo anche nelle citata anche in questa raccolta. Adesso passiamo ad Azzurra, ancora una domanda appunto in questo suo ruolo di traduttrice. Le chiedo appunto come funziona, come è funzionato anche in questo caso per un'autrice tradurre un altro autore, perché appunto è quello che cerchiamo di fare qui, appunto mettere in connessione due poeti. Come si trova quindi un equilibrio, se si trova, tra le due figure autoriali? Ich habe so zu Zora gefragt, wie verhält sich man als Autorin, die einen anderen Autor übersetzt? Wie findet man eine Balance zwischen die Autorschaft des übersetzten Dichters und diese der übersetzenden Dichterin? Prego, Azzurra. Sì, grazie. L'avventura è molto bella e non la vivo come autore, la vivo come se avessi nella cassetta degli attrezzi degli strumenti in più che posso usare, che può essere l'orecchio, no? Verso la lingua, quello che tu sai, perché la poesia, insomma, è la tua lingua madre in qualche modo, però quello che vorrei, insomma, fare quando provo a cimentarmi così, ovviamente aiutata da una traduzione intanto che fa comprendere la lingua, per poi lavorare di nuovo sull'italiano, non è imprimere una mia presunta autorialità, ma fare un buon servizio al testo affinché possa essere reso nella lingua di destinazione. Chiaramente questo, malgrado tutte la buona volontà, un'impronta rimane, perché non siamo neutri, non è che siamo perfetti, e quindi sicuramente c'è qualcosa che poi risuona di quello che è il mio modo di scrivere, ma non perché ci voglia essere una riscrittura o perché ci voglia essere una trasformazione particolare in cui si senta un percorso altro, bensì perché è innegabile che uno usa gli strumenti che ha. Quello che mi sembrava interessante fare era intanto esplorare questo mondo che è diverso, no? È un mondo nuovo che arriva, e esplorarlo per poi trasformarlo trasporlo in un'altra lingua, in un'altra cultura, e con la stessa, cercando di indagare il desiderio di fondo di chi ha scritto, quindi qual era la base, senza sapere null'altro che il testo, no? Ed è un'avventura molto interessante, di servizio, che insegna moltissimo sulla lingua nostra, nel senso che fare questo esercizio, questo lavoro, è veramente un scoprire l'italiano in modo interessante. interrogarsi sulla propria lingua, molto bello. Also, es war ein Abenteuer, ganz ehrlich. Aber nicht als Autorin. Also, ich meine, mein Eindruck war, also ich stand bei mir zu Hause und ich habe ein extra Werkzeug bei mir, die ich nicht erfunden habe und ich sogar nicht wusste, dass da war. Und es war, als ob ich ein extra Ohr in das Hören meiner Muttersprache, das heißt die Lyrik, gehabt hätte. Ich habe mit interlinearen Versionen gearbeitet, da ich nicht so super gutes Deutsch kennt. Und so mein Hauptziel war, auf das Italienisch zu arbeiten, aber nicht, um meine Autorschaft darin einzuprägen. Ich wollte dem Original dienen. Wenn ich so mit der Übersetzungsarbeit aber fertig war, habe ich auch bemerkt, dass meine Spur trotzdem war da. Und ich höre mich wieder in das Klingeln meiner Übersetzung. Vor allem, weil, und ich meine, das war etwa komisch, weil ich wollte nicht so nachdichten und das Wiederschreiben und mich stark umsetzen in Nikos Lyrik, sondern ich wollte durchdringen in seine Welt, die mir fremd war, mit dem Ziel, den Drang, das Begehren des Schreibens von Niko zu entdecken. Und das habe ich in meiner Muttersprache gemacht, dank und durch die Lyrik und die Dichtung. Und insofern war eigentlich eine Wiederentdeckung der italienischen Sprache, die nur dann genau die Übersetzung und die Lyrikarbeit möglich war. Ecco. Grazie sempre. E adesso vorremmo invitare, come prima, Azzurra a leggere la traduzione e al seguito di Azzurra poi avremo Niko con quella che è la nostra, diciamo, seconda traduzione, l'ottava del ciclo. Prego, Azzurra. Esplosione di sabbia dai lati, c'è come un niente oltre i recinti, frangersi, arenarsi, tutto a fuoco. Roco il silenzio nei polmoni, senza peso, il trascinarsi di orme, tracciati, interiori foreste, sempre lungo le rotte. Devi tornare alle coste del mare del nord, d'autunno, con la paga degli orti, dissolti in pensieri, più saldi del sale, verso Oyuda, Pogovadia, Nuevo León, dove si lasciano i nomi dietro di sé come sassi e nulla presume, che qualcosa possa cambiare con l'arrivare o l'accogliere, non più principio né tempo nello svanire. Prendi un pezzo di menta, mandorle, prendi un campo di sesamo, un barile di caucciù, fai blu il fondo e affondalo a mba con pensieri, con un peso ai fianchi, sempre sabbia, raccolta di pesce a riva, prossimi alla trasparenza, quasi fusi coi raggi di luce. Come roccia d'asfalto si sfà, come piega nel passaporto o necessità, sentieri nel bosco, pelle e insetti, nell'acqua, come punto di trasmissione, come fuga di piccoli uccelli, ombre, quel che posso vedere, come gramigna, conchiglie o felce acquatica, come corpi che raggrinziscono e respirano nel sonno, sul fondale dell'infanzia, che sempre viene dal mare, schiumare, trasportare con l'ancora delle idee oscillante tra spinta e ritiro. Der flankengesprengte Sand, wie nichts hinter Zäunen, anschlagen, stranden, alles Glut, ohne Geräusch in den Lungen, ohne Gewicht, ein Schleifen von Spuren, Trassen, inneren Wäldern, immer die Routen entlang. Geh zurück an die Küste des Nordmeers, in den Herbst mit den Lohngärten, aufgelöst in Gedanken, fester als Salz, nach Ujda, Bogovadja, Nuevo León, wo die Namen sich ins Holz schlagen und aus nichts folgt, dass etwas sich mit Ankommen mischen kann oder aufnehmen, nicht mehr Grund und keine Zeit im Verschwinden. Nimm ein Stück Minze, Mandeln, nimm ein Sesamfeld, ein Barrel Kautschuk, streich den Boden blau und versenke das Fass. en bas, mit Gedanken, mit Gewicht in den Flanken, immer auf Sand, Sammeln der Fische an Land, nah am Durchleuchten, fast mit den Strahlen vertraut. Als Bergteer, schürfendes Teilchen, als Falte im Pass oder als Notfall, als Waldweg mit Haut und Insekten, im Wasser als Punkt für Frequenzen, als Flucht keiner Vögel, als Schatten kann ich sie sehen, als Hundsgras, Muschel oder Wasserfarn, als Körper, die Falten schlagen und atmen, beim Schlaf auf dem Grund der Kindheit, immer vom Meer aus, anbranden, tragen, festgesetzt von Ideen, schwebend zwischen Umkehr und Schub. Thank you. Rieccoci di nuovo in onda dal Radio Studio su Radio Live, su Kashmir Radio e con Radio Poesia. Abbiamo ascoltato Applied Art Ensemble, Amore Digitale. E adesso andiamo a presentarvi un po' anche quello che è stato il nostro processo di traduzione a farvi capire un po' come abbiamo lavorato magari anche con Azzurra. Infatti io, Rosa e Beatrice abbiamo prodotto delle interlineari con un apparato di note e commenti che si sono sempre di più arricchite, infittite, anche grazie al dialogo con Nico Bloitke. Un apparato e delle interlineari che abbiamo consegnato alla poetessa Azzurra D'Agostino, mentre che ha lavorato poi, come avete ascoltato, alle due traduzioni, per cui sono ancora veramente emozionata e dico veramente grazie ad entrambi, perché è difficile poi restituirvi in quest'ora e mezza tutto il processo, ma vi assicuro che è stato bellissimo. E vi invito a diventare tutti traduttori e traduttrici e a studiare il tedesco. Mentre per quest'ultima poesia, però, ognuna di noi ha realizzato una traduzione. Le altre le abbiamo appunto divise tra di noi. E ci siamo invece poi confrontate, lottando a lungo o arrendendoci subito per difendere o meno la nostra idea, fino a realizzare la versione che ora Rosa vi leggerà, e a seguire appunto, come sempre, la versione, diciamo, tra virgolette, originale di Nico, perché anche nel processo di traduzione sappiamo che il termine originale ha tanti significati. So, willkommen wieder bei uns. Wir sind wie immer noch beim Radio Studio, Radio Live und Kashmir Radio. Und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer auch so in unseren Übersetzungsprozess. Das heißt, was haben wir eigentlich gemacht? Ich, Rosa und Bea haben einige interlineare Gedichte mit einem Apparat von Anmerkungen und Komme vorbereitet und dann zur Azzurra gegeben. Und jetzt haben wir so ein letztes Gedicht, die jede von uns hat übersetzt mit eigenen interlinearen Übersetzungen. Dann haben wir zusammen die drei Versionen miteinander vermischt und um eine kollektive Entfassung sozusagen, das ist nie, es gibt keine Ende. Entfassung, genau. Vielleicht. Es gibt keine Ende beim Übersetzen, wo eigentlich die Übersetzungen sich im Interglund auch zusammenschließen sozusagen mit und diese Version liest jetzt Rosa vor und danach werden wir wie immer heute Abend den Gedicht von Nico hören. Bitte, Rosa. Dal mare, vedere. Nessun movimento nell'aria cambiata. Distese ghiacciate, nuvole verderame, senza un sentire che lentamente li attraversa. I bambini bisbigliano un che di pioggia, notte d'inizio estate, dipingono di biacca gli scafi. Affinità, un che di onde, che la traversata resti erba, si dissemini, che non sprofondi nel mezzo del tempo. Foreste di kelp crebbero negli abissi degli oceani polari, da antiche piane montane avanzarono gli acciai nei solchi dei cunicoli rocciosi, sbarrarono la pianura. Le gocce svaniscono. In mente nient'altro che acqua, resti di terra leggera. Zanzare, capsule sottili, formano l'aria che le sorregge. Vedere le correnti, bande sonanti sul bordo della deriva, spinta dopo spinta attraversare i vortici, i suoi fasci disegnati appena in raggi, luoghi di pietra da cui si lascia colpire calore e luce. I corpi pensano a insediarsi. Linee della mano, ossa, quasi respirare tra queste, essere terra, in ogni rapido movimento. Restare presso la costa, acqua incoperta, le energie entrarono nel freddo del mare, legate da nulla, sotto sabbia, stanziale. Parlare di continenti, chi di peso. Nulla ascoltare, nulla trasmettere, non essere merce, nel branco, per l'entroterra del mare. Vom Meer aus sehen, keine Bewegung in der veränderten Luft. Eisfelder, spangrüne Wolken, ohne Gefühl, das sie langsam durchzieht. Die Kinder flüstern etwas von Regen. Vorsommernacht streichen die Schiffsrümpfe bleiweiß ein. Verwandtschaft, etwas von Wellen, dass die Passage Streugras bleibe, sich nicht versenke inmitten von Zeit. Tangwälder wuchsen in den Tiefen des polaren Meeres, von alten Bergstufen stiegen Gletscher in die Lücke der Felsgassen, gaben die Ebene nicht frei. Die Tropfen verschwinden, nichts als Wasser im Sinn, Reste von leichten Erden. Mücken bilden mit ihren feinen Kapseln die Luft, die sie trägt. Die Strömungen sehen, klingende Bänder am Rand der Drift. Drang für Drang durch die Wirbel gehen, ihre klein gezeichneten Bündel und Strahlen, Steinlagen, aus denen sich Wärme schlagen ließ, und Licht. Die Körper denken an Siedlung, Handlinien, Knochen, fast atmen zwischen ihnen. Landsein, in jeder schnellen Bewegung küstennah bleiben, Wasser an Deck. Die Energien fuhren in die Meereskühle ein, von nichts gebunden unter ständigem Sand. Von Kontinenten sprechen, wer von Gewicht? Nichts hören, nichts funken, nicht Fracht sein, im Schwarm durch das Inland der See. Thank you. Abbiamo ascoltato Ross Alexander with the Munk Visa Internal Xylophone Ensemble, Wandering Xylon. E, a propos processi di traduzione, vogliamo ricordare che quest'anno, tra le tante novità di questa edizione, anche nella realizzazione della grafica del nostro progetto, abbiamo immesso quello che possiamo definire un processo di traduzione, in quanto abbiamo, nel momento in cui abbiamo prodotto le interlineari, donato queste interlineari ad Andrea Bolognino, un artista based in Napoli, che ha realizzato per noi una, diciamo, traduzione, appunto, un'opera originale che rappresenta questa serata. Quindi questa è la prima volta che abbiamo immesso un nuovo elemento e ne siamo molto contenti, perché perché appunto abbiamo questa mania di voler far tradurre tutti e tutto. Quindi diffondiamo questo, cerchiamo un gruppo di ascolto per questa patologia. Esatto, i traduttori anonimi. Un gruppo dei traduttori anonimi, ma in effetti appunto diciamo che questo processo di traduzione che riguarda l'ultima poesia è molto in connessione anche con la collana, la raccolta che abbiamo appunto avuto modo di tradurre, in quanto in questo processo di traduzione, con il fatto di aver sovrapposto le traduzioni, siamo andati alla creazione quasi di un soggetto disperso, un soggetto che si perde tra le diverse soggettività, che sono però sempre soggettività umane. Mentre nelle poesie di questa raccolta abbiamo visto come non si profila un io lirico tradizionale, ma un soggetto percipiente che percepisce processi di trasformazione. E quindi io chiederei a Nico Bloit di raccontarci qualcosa di più a riguardo. Also, ich habe ein bisschen erzählt, wie eigentlich auch unsere Grafik entstanden ist. Das heißt, dass wir unsere interlineare Übersetzungen zu Andrea Bolognino gegeben haben und auch für uns ein Original Grafik entwickelt, und wir sind sehr zufrieden, dass wir haben in unsere Welt auch so Künstler eingebracht, und vielleicht auch so, das werden wir wieder und eben machen. Und eigentlich in unserem Übersetzungsprozess spiegelt sich ein verstreutes Subjekt wieder. Dieser Prozess, in dem wir so zu dritt eine Gedicht übersetzt haben und alle die interlineare Übersetzung dann zusammengefasst. Ein Subjekt, der sich zwischen menschlichen Subjektivitäten verflüchtigt. Und auch in den Gedichten dieser Sammlung profiliert sich kein traditionelles lyrisches Ich, sondern ein sozusagen verstreuter Wahrnehmer von Verwandlungsprozessen. Wir würden gerne von dir, Nico, etwas mehr darüber wissen, so über dieses untraditionelle lyrische Ich oder über diese verstreute Wahrnehmer. Oh, dazu könnte man sehr, sehr viel erzählen. Damit das dann auch mit der Übersetzung vielleicht nicht zu lang wird, würde ich es in zwei Teilen machen. Also erst eine erste Antwort, die man dann übersetzt, und dann würde ich vielleicht noch etwas Zweites dazu erzählen. Also es ist grundsätzlich so, dass mich diese Frage nach dem sogenannten Ich oder dem Subjekt eigentlich schon immer sehr interessiert hat, sei es damals in meinem Philosophiestudium, sei es in meinem eigenen Schreiben, weil mir diese Vorstellung, dass es so etwas wie ein festes Ich, vielleicht sogar eine Art Instanz geben könnte, das ist ja ein großes Thema in der Philosophie. Man muss nur an den deutschen Idealismus, Kant zum Beispiel, die Kritik der reinen Vernunft und sowas denken. Da spielt das eine sehr große Rolle als sozusagen imaginärer Angelpunkt gewissermaßen für die ganze Welt und Erkenntnismöglichkeit vielleicht des Menschen. Dann gibt es das in Soziologie. Natürlich in der Psychologie spielt das Ich eine ganz große Rolle. Und wie gesagt, die Vorstellung, dass das sozusagen ein etwas vielleicht sogar Geschlossenes für sich sein, das Festes sein könnte, die fand ich schon immer aus meiner eigenen Beobachtung dessen, wie Bewusstsein arbeitet, wie fragmentiert Bewusstsein ist, welche Katakomben des Unbewussten immer eine Rolle spielen. Und sei es, dass das ganz gewöhnliche, was heißt schon gewöhnliche Erinnerungen sind, die eben sehr oft sich in die aktuelle Wahrnehmung einspeisen und dann Dinge steuern, die eben dafür sorgen, oder ein Prozess, der dafür sorgt, dass man gar nicht mehr von einem sich seiner selbstbewussten oder habhaft werdenden Ichs sprechen könnte, sondern dass es eher ein Aufgehen in verschiedenen Ich-Momenten vielleicht ist und auch in der alltäglichen Wahrnehmung, sei es Alltagsmomente, wenn man durch eine Fußgängerzone geht oder eben auch die Wahrnehmung des Schönen tatsächlich, sind das eher Momente, die mit einem Verschmelzen, einem vermeintlichen oder der Illusion eines Verschmelzens mit den Dingen, die man sich da gegenüber wähnt, zu tun haben, als dass tatsächlich sich ein Ich konstruieren ließe, dass da etwas einer Gegenständlichkeit gegenübersteht. Beh, a questa domanda potrei rispondere per diverse ore, quindi per facilitare la povera traduttrice io decido di dividere in due parti la mia risposta. Per prima cosa, per quanto riguarda la soggettività e l'io, io ho sempre avuto dei problemi con questo concetto. Ho studiato filosofia e all'interno, durante il mio studio, mi sono confrontato con alcuni filoni di pensiero per cui l'istanza, l'idea di una istanza percettiva rigida e chiusa in se stessa, fissa, immutabile, era molto importante. Penso ad esempio a Kant, al testo Critica della ragion pura, in cui l'io è il punto essenziale per la conoscenza e per la percezione. L'io poi gioca ovviamente un ruolo importantissimo in sociologia, in psicologia, però appunto io nei miei processi di scrittura tendo a mettere in discussione quest'idea, perché in realtà a partire dalla mia stessa osservazione di me stesso e della mia coscienza, del mio concepire, del mio comprendere, mi rendo conto che non riesco a riconoscere un io fisso, più che altro vedo una serie di frammenti che si incontrano. Pensiamo all'inconscio, a questa sorta di catacomba dell'inconscio, che è un insieme di percezioni, di ricordi che anche senza il volere creano una serie di frammenti che sono in collegamento tra di loro. E effettivamente l'io forse è più che altro una ripartizione di momenti quotidiani, di momenti di percezione. Per esempio può essere un momento in cui io attraverso un'isola pedonale, ma anche un momento in cui osservo qualcosa di bello. Beh, questi momenti di percezione costruiscono l'illusione dell'io. Questo io però in realtà deriva più da un'unione con gli oggetti che noi incontriamo intorno a noi. Und das, was ich jetzt vielleicht eher theoretisch oder auf die Alltagswahrnehmung bezogen habe, ist tatsächlich etwas, das mir aus meinem Schreibprozess, aus meiner Schreiberfahrung her auch sehr nahe ist und sehr vertraut ist. Also in den intensiven Schreibmomenten, die natürlich die seltensten sind, weil oft geht es auch sehr viel darum, Dinge konstruieren und analytisch sich nochmal anzusehen. Aber in den intensivsten Schreibmomenten ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dieses vermeintliche Ich würde flüssig werden, würde sich gänzlich auflösen und mit den Sprachmomenten und den Stoff- und Weltmomenten, mit denen ich arbeite, sozusagen sich vermischen oder momenthaft eins werden. Und trotzdem habe ich dann in diesem Prozess die Möglichkeit, reflektierend wieder darauf zurückzugreifen und Dinge zu justieren, wieder erneut in den Sprachstrom mich einzuklinken oder einzutauchen und mich mitreißen zu lassen, um dann wieder reflektiv darauf zurückzugreifen. Ich habe das mal in einem kleinen Essay konzentrierte Euphorie genannt, also ein eigentlich paradoxer Begriff. Man ist euphorisch tatsächlich in einem Hochzustand der Wahrnehmung und kann trotzdem durch Konzentration ohne diese Euphorie oder diesen intensiven Wahrnehmungs- und Sprachzustand aufzulösen, dann darauf wieder zurückzugreifen. Und das ist eben etwas, was für mich elementar ist für die Vorstellung dessen, wie Bewusstsein und Weltwahrnehmung eigentlich sich gestaltet, dass es da kein Ich in diesem Sinne gibt, sondern dass tatsächlich verschiedene Verwandlungs-, Intensitäts-, Präsenz-, Erinnerungs-, Imaginationsmomente sich dauernd überlagern und dann spült sich das eine oder schaltet sich das eine wieder in den Vordergrund, drückt in den Hintergrund. Und es ist eine Mischung von dauernden Verschiebungsprozessen eigentlich, aber eben kein fest konturiertes Ich in dieser aktuellen Wahrnehmung, das sich da ausmachen ließe. Quello che ho descritto per via, diciamo, attraverso le mie conoscenze teoriche, ma anche attraverso la mia osservazione quotidiana, non solo ha un ruolo, gioca un ruolo importantissimo per la mia scrittura, ma è anche parte della mia scrittura. Questo perché io l'ho osservato nel corso dei momenti di scrittura intensi, i momenti in cui io più mi immergevo nella scrittura. Ovviamente questi sono quelli meno numerosi, perché per la maggior parte si scrive per strutturare in maniera analitica. Però in quei momenti di scrittura intensa io ho la sensazione che il mio io diventi fluido, che si dissolva in questi momenti, che sono quasi momenti linguistici e percettivi insieme. Eppure, osservato da un momento di tranquillità, io posso rimmergermi in questo flusso di percezioni, di ricordi, di immagini e riportarlo fuori dalla lingua per costruire qualcosa nella mia scrittura. In un saggio ho parlato di questo modo di scrivere, di questo modo di perdersi nella scrittura e di ritrovarsi. Il saggio si chiama Concentrierte Euphorie, che si può tradurre come euforia condensata, che è quasi un paradosso. È questo momento di assoluto della percezione, che però appunto è nel momento, ma che si può anche ricostruire successivamente per poter scrivere. Io credo che questo sia fondamentale per la mia idea dell'io, che è un io che si costruisce essenzialmente nei momenti di percezione, nei momenti di immaginazione e nei ricordi. È un io disseminato e allo stesso tempo sedimentato. È un andare avanti e indietro tra queste percezioni e questi ricordi. Allora, grazie. Abbiamo un po' di tempo, quindi lo sfruttiamo per rilanciare questa domanda anche ad Azzurra, ovvero appunto sempre relativamente all'io lirico, quindi su questo io lirico che abbiamo definito un po' non tradizionale, disseminato. Wir haben ein bisschen Zeit, dann wir fragen auch nach Azzurra, nach diesem lyrisches Ich, untraditionelles und wie schon gesagt, verstreut sozusagen. Lo dici in riferimento alla poesia di Nico o alla No, mia? In generale, ma anche una considerazione un po' più aperta, visto che poi dopo andiamo anche verso la tua. Sì, problematizzazione della questione viene da lontano, quindi sono quasi un secolo che ci trasciniamo in questo guazzabuglio. Non ho una risposta, posso solo considerare le soluzioni altrui che mi colpiscono di più, che sono quelle di poeti che accolgono la pluralità anche esplorandola proprio linguisticamente, per cui non dico che usano un noi formale, ma che proprio danno voce a delle voci, non so, magari penso a dei poeti dialettali italiani che hanno restituito un'intera civiltà attraverso degli io, ma anche poeti contemporanei che raccontano delle storie attraverso degli io che non sono loro. Anche la finzione è molto interessante, secondo me, per esempio, dell'essere dentro gli altri e parlare all'io, che è un procedimento naturalmente narrativo, ma che anche nella poesia a volte ha una grande potenza, perché è molto complessa come questione. Sono d'accordo che sia un frastagliamento, un andirivieni tra ciò che si percepisce e ciò che si ricorda, ma anche che non è che la poesia apre a un oltre di questo io, e non parla di noi, insomma, propriamente. Die Frage nach der Problematisierung eines festes Subjekts ist schon lange her, dass wir das so uns stellen. Und ich selbst habe keine feste Antwort, weil es so schwer ist, das alles in eine so eindeutige Antwort zu fassen. Aber was kann ich sagen, ist, dass mir interessieren so die Dichter und die Dichterinnen, die eine solche Pluralität sprachlich aufnehmen. Und zwar, wie so diese Dichter und Dichterinnen nicht nur mit dem Wir reden, also ein entleerter Wir sozusagen, aber die versuchen eher in der Sprache diese Pluralität einzusetzen. Zum Beispiel, es gibt viele italienische Dichter, die ganz viel mit Dialekt gearbeitet haben, als ob sie quasi ein fremdsprachliches Ich hätten. Und das ist auch was ziemlich wichtig und interessant im Allgemeinen in Schreiben, dass er so Prosa und Lyrik, die kommen schon so zusammen. Und das ist so das Fiktive, das Fingieren. Fingieren, an der Stelle von jemand anderem zu sein, das ist so, was das mir sehr, sehr wichtig ist. Und es ist wichtig, dass durch und in der Sprache passiert, weil das ist genau das, was so die Lyrik und das Schreiben insgesamt macht, und zwar ein Überoffen. Ecco, adesso invitiamo Azzurra a leggerci proprio una sua poesia, ci leggerà Cormorani, spesso appunto chi ci ha seguito le altre edizioni c'è questo momento diciamo finale in cui il poeta traducente si rivela come Poeta, con la sua poesia. Und dann hören wir jetzt eine Gedichte, eigentlich von Azzurra D'Agostino, auf Italienisch. Il buio riempie le conchiglie, unisce i grani della sabbia, chiude gli occhi docili dei cormorani. Stanno a galla le stelle nell'acqua nera, stropicciate nelle pozze, negli scoli. Abitare qui è fatica, la fragile domanda, l'oscuro, tutto questo è fatica. Nel durissimo del nome solo ci è concesso di stare, non distogliere lo sguardo, attendere, non muoversi, non cercare. Grazie mille Azzurra, che ha letto appunto Cormorani. Vielen Dank Azzurra für diese Lektüre. Eigentlich jetzt, wir sind schon am Ende dieser Sendung. Und Nico, ich würde gerne von dir noch was hören. Wir müssen uns grüßen leider. Das hat lange gedauert, die Vorbereitung. Und dann, wie immer, so schön, es ist schon vorbei, die Zeit, die wir für uns gehabt haben. Ich hoffe, ich lasse dir das Wort. Na, ich freue mich erstmal sehr über diesen wunderbaren Übersetzungsprozess. Das war ja auch verbunden mit vielen Fragen und an die mir von dem ganzen Übersetzungsteam von euch gestellt wurde. Und allein an diesen Fragen war schon für mich ablesbar, wie unfassbar genau ihr euch mit den Gedichten beschäftigt habt und die wirklich bis in jeden sprachlichen, klanglichen, rhythmischen, semantischen Winkel sozusagen mit euren eigenen Fragen ausgeleuchtet habt. Und das ist für einen Schreibenden das Schönste, was einem passieren kann, weil einem diese Fragen wie ein Echo sozusagen begegnen oder wie wie kleine Scheinwerfer, die ganz neue Seiten der eigenen Gedichte ausleuchten, die man als Schreibender selber vielleicht gar nicht gesehen hat oder die gewissermaßen in die blinden Flecken hineinleuchten, die man als Schreibender ja auch immer hat. Man legt zwar viele Dinge an, aber natürlich die Prozesse der Sprache, die dadurch in Gang gesetzt werden, kann man, und das ist ja ein großes Glück, überhaupt nicht in Gänze. Und da die nie abschließbar sind, ist diese Gänze sozusagen nahezu endlos, kann man nie überschauen. Und da ist es besonders schön, so ein Echo zu bekommen, Und das war für mich eine sehr, sehr beglückende Erfahrung. Der einzige Wehmutstropfen bei dieser ganzen Geschichte ist, dass ich sozusagen nicht vor Ort in Neapel sein kann, sodass wir dann tatsächlich an einem Tisch auch gesessen wären. Das hätte vielleicht noch eine größere Intensität hervorrufen können. Aber so ist es eben in dieser pandemischen Zeit und man kann nur hoffen, dass sich das sehr bald wieder ändert. Come traduttrice mi tocca autoringraziarci. Grazie per lo splendido lavoro, lo splendido processo di traduzione. Giuro che ho detto veramente questo. E in particolare questo lungo processo di traduzione ha fatto sì che voi mi rivolgesse molte domande e queste domande mi hanno mostrato in che modo preciso abbiate lavorato su ogni dettaglio ritmico, acustico, semantico. E forse questa è una delle cose che più belle che possono capitare ad uno scrittore, cioè trovare, vedere l'eco che la propria scrittura produce e allo stesso tempo il fatto che questo eco ci porta in maniera sinestetica a gettare una nuova luce su alcune zone d'ombra, su alcuni angoli morti quasi, che io non avevo visto prima. E questa è la bellezza del processo della lingua, il processo di scrittura, che viene avviato ma non si conclude mai. E la poesia non crea mai un tutto, c'è sempre qualcosa di nuovo. L'unico elemento di tristezza è ovviamente il fatto di non poter essere in questo momento a Napoli, di non aver potuto sedere attorno a un tavolo con voi. Ovviamente questo processo ne avrebbe guadagnato di intensità. Danke, Nico. Danke. Vielen, vielen Dank. E io anche ringrazio Nico Bleutke e anche Azzurra D'Agostino, che veramente è stata speciale in questo processo di traduzione. È il terzo appuntamento, ogni volta aggiungiamo degli elementi a questo metodo che stiamo costruendo man mano anche noi del dialogo con le poetesse e i poeti che incontriamo. Quindi adesso appunto anche magari lo traduco un attimo in tedesco e poi lascio la parola brevemente anche ad Azzurra. Ich habe mich auch so zu Nico bedankt. Ich wollte mich bedanken. Wir wollen uns bedanken eigentlich. Wir sind ein Wir, nicht mehr ein verstreutes Ich. kein Ich in diesem Raum. Und auch so mit Azzurra, die eigentlich, es ist jetzt, wie schon gesagt, das dritte Mal, wir diesen Prozess sozusagen bilden, weil es gibt keine Methode. Und jedes Mal... Es gibt, wir haben keine Methode. Noch nicht. Wir müssen learning by doing. Learning by doing, genau. Life. Und jedes Mal, wir lernen eigentlich etwas auch so vom Dichter, in denen wir arbeiten. Vielen, vielen Dank für eure so... Arbeit und für eure Geduld auch so und alles. Quindi Azzurra, grazie anche a te, se vuoi aggiungere anche tu ancora una parola prima e poi grazie. Salutiamo tutti. Sì, grazie perché quando si trova la parola giusta è come una gran gioia e quindi mi ha aiutato proprio a vivere meglio, nel senso che essere così al servizio della lingua, stare nella lingua, quando trovi la parola che ti sembra la parola giusta, è tutto, è stare attaccati alle virgole, a cui dare questa importanza fondamentale, è trovare dei fanatici come te che gliela danno, è un grande momento di solidarietà umana e credo che sia importante quello che fate, continuate, insomma. Also danke, weil wenn man das richtige Wort findet, ist so eine echte Freude. Das hat mein Leben verbessert, diese ganze so Tatsache, dass wir zusammen der Sprache zu dienen. Und es ist noch schöner, wenn man einen Fanatiker genauso wie ich findet, die so diese riesig große menschliche literarische Austausch bildet. So, vielen Dank. Und wir sind schon zum Ende. Wir haben keine Zeit mehr. Dann will ich grüße so die Leute in Berlin von Kashmir Radio, die auf uns gehört haben. So, ich hoffe, dass wir werden uns auch so wieder hören beim nächsten Radio Poesie. Und ich bedanke mich bei Goethe-Institut Neapel, Riot Studio und Radio Leib und Kashmir Radio. Ich bedanke auch so Rosa Coppola und Beatrice Occhini. Und danke dir, grazie, Daniela Locca. Ich bedanke mich selbst auch so. Und noch viele Grüße und vielleicht, so ich hoffe auch so, vielleicht nächstes Mal in Berlin oder in Neapel Nico Bleucht mit uns zu so haben. Und Azzurra D'Agostino auch. So, wir werden davon so arbeiten. Yeah. Allora, eravamo in anticipo, siamo invece adesso in ritardo e quindi mi affretto con i saluti. E, saluto Nico Bleucht che è a Berlino, Azzurra D'Agostino. Ringrazio il Goethe-Institut Neapel, ringrazio il Riot Studio, Radio Live e Kashmir Radio. Quindi alla prossima, ci vediamo alla prossima con Radio Poesia. Grazie Rosa Coppola, grazie Beatrice Occhini, grazie a me. Grazie Daniela. E adesso musica, forse, con Aporia, Departing Dream. Noi departiamo anche. Esatto. Un sogno.